mein Geschäft ist reell. Ich plädiere fürs Recht. Mein Geschäft könnte gut gehen, aber leider geht's schlecht. Ich gehöre durchaus nicht zu den Kindern des Glücks. Blog habe ich eine Menge, aber trank jetzt mir nix. Borg ich wem was, stirbt er oder kommt auf den Hund. Hingegen meine Gläubiger bleiben frisch und gesund. Mit der Lieb hapert's auch, denn ich bin zwar verliebt. Was nutzt das, wenn's für mich kein Gegenlicht gibt? Schon 40 Jahre wart ich und's wie anders nicht wär'n. Ja, der Mensch soll nicht alles auf einmal begehren. Ja, der Mensch soll nicht alles auf einmal begehren. Ein jeder sollt heiraten, sagt man, es wär schön. Die Seligkeit soll schon ins Aschgraue gehen. Wie schön, wenn ein Offen man heimbringt auf die Nacht und Frau im 8 Tag deshalb Vorwürfe macht. Wie schön, wenn der Mann beim Geschäft viel verliert und dazu von seinem Weib noch ein Esel genannt wird. Wie schön, wenn der Hausfreund sich zaus bei ihm fühlt. Wie lieb, wenn der Säugling die ganze Nacht brüllt. Denn über die Nacht tut oft sich die Familie vermehren. Ja, der Mensch soll nicht alles auf einmal begehren. Ja, der Mensch soll nicht alles auf einmal begehren.